Rückkehr und Neuanfang. Unser Zug stoppte kurz nach Weihnachten 1953 im brandenburgischen Kriegsgefangenenauffanglager Fürstenwalde, das vom sowjetischen NKWD eingerichtet worden war. Dort wurde uns die Sträflingskleidung abgenommen und gegen normale Zivilkleidung ausgetauscht. Wir sahen wieder aus wie richtige Menschen. Würde man uns nun tatsächlich freilassen? Wir sollten noch weiterfahren bis nach Friedland, nahe bei Göttingen, trauten den Russen aber nicht. In der Nähe des Lagers Fürstenwalde befand sich eine S-Bahn-Station, von dort fuhr eine Linie bis nach Berlin hinein. Fünf Mitgefangene und ich beschlossen, uns bei nächster Gelegenheit dahin abzusetzen. Es klappte auch. Wir sprangen alle sechs in die S-Bahn und dann war ich nach fast 9 Jahren zurück in Berlin. Ich spähte durch die wegen des Winterwetters beschlagenen Fenster des Abteils und war völlig überwältigt. Irgendwann entdeckte ich bei der Einfahrt in einen S-Bahnhof ein Schild mit der Aufschrift Neukölln. Ich hörte, wie sich meine Stimme überschlug. »Hier ist Westen, alle aussteigen!« Wir stolperten aus dem bremsenden Zug, liefen die Stufen vom Bahnsteig hinunter zum Vorplatz und fanden dort einen Stand mit Taxen. Ein Kamerad, der in meine Richtung musste, stieg mit mir zusammen in eines der wartenden Autos ein. Ich nannte dem Fahrer meine Adresse nicht, ohne ihm zu erklären, dass ich keinen Pfennig bei mir hätte. Wortlos ließ er den Motor an. Zwar trugen wir keine Sträflingskleidung mehr, aber als Heimkehrer aus der Gefangenschaft waren wir dennoch schnell zu erkennen. Der Taxifahrer wollte von uns kein Geld. Er setzte zuerst den Kameraden in Britz ab, dann ging es weiter nach Rudow. Ich las die Straßenschilder. Irgendwann trugen sie Blumennamen, wie auch die Straße, in der ich gewohnt hatte vor langer Zeit. Das Taxi hielt schließlich vor der angegebenen Nummer. Ich war zu Hause. Das kleine Häuschen meiner Schwiegereltern, das ich am 22. April 1945 zum letzten Mal gesehen hatte, da stand es und sah aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Meine Frau hatte darin seit Ende des Krieges gelebt. Als erstes sah ich meine Schwiegermutter an der Eingangstür. Kurz danach trat Gerda neben sie. Es war der 31. Dezember 1953, unser Hochzeitstag, der 11., aber 9 davon hatten wir nicht zusammen erlebt. Gerda und die Schwiegermutter blieben einfach stehen, als sie mich erblickten, sie rührten sich nicht. Vielleicht stimmt das aber auch nicht und es ist einfach das Bild, das sich bei mir im Kopf so unverrückbar festgesetzt hat, diese Momentaufnahme, die mich heute in der Rückschau glauben lässt, die beiden hätten sich nicht bewegt. Ich habe keine Worte für die Beschreibung des Wiedersehens. Die allerersten Minuten sind zudem aus meinem Gedächtnis gelöscht. Die Erinnerung setzt erst wieder ein, als ich, einigermaßen zu mir gekommen, auf dem Sofa im Wohnzimmer Platz genommen habe, meine Tochter Gitta auf dem Schoß. Sie war jetzt ein immerhin fast 10-jähriges Mädchen, mir aber gleich auf den Arm gesprungen. Ich kramte verlegen nach Briefen, die mir Mitgefangene in die Hand gedrückt hatten. Ich sollte sie bei nächster Gelegenheit an ihre Familien absenden. Keine halbe Stunde nach unserem Wiedersehen machte sich Gerda deshalb auf den Weg zum Postamt. Später schickte ich meinen in Russland verbliebenen Kameraden fleißig Päckchen. Dicke Pinsel packte ich mit hinein, nachdem ich den Bürstenkopf abgeschraubt und kleine Nachrichtenzettelchen im Inneren des eigens ausgehöhlten Stiels versteckt hatte. So hoffte ich, ihnen Neuigkeiten aus der Heimat hineinschmuggeln zu können, ohne dass diese der Zensur zum Opfer fielen. Wir hatten uns in der Gefangenschaft untereinander immer ermahnt, wenn jemand Post bekommt von einem ehemaligen Kameraden, der es früher herausgeschafft hat, unbedingt alles ganz genau untersuchen. Ich wollte, dass sie wussten, von den Politikern in der Heimat wurde alles für ihre baldige Freilassung unternommen. Das Sozialamt schickte unsere kleine Familie zunächst einmal für 6 Wochen in den Urlaub. Es ging nach Reisbach in Niederbayern. Spätheimkehrer sollten auf diese Weise dabei unterstützt werden, sich wieder in die Familie einzufinden. Gerda hatte die schwere Zeit kurz nach dem Krieg hervorragend gemeistert. Noch 1945 ist sie wieder der SPD beigetreten, 1946 der Arbeiterwohlfahrt und 1950 dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Onkel Paul hatte ihr durch seine Beziehungen zum Berliner Nachkriegsbürgermeister Ernst Reuter dabei helfen können, dass sie schon 1946 für eine amerikanische Dienststelle arbeiten konnte. Sie sprach ja Englisch und unbelastet war sie auch, wenn einige Nachbarn auch meinten, die Behörden darauf hinweisen zu müssen, dass ihr Mann SS-Mann gewesen sei. Bald darauf begann Gerda eine Lehrerausbildung. 1951 bestand sie ihre zweite Staatsprüfung, seither lehrte sie an einer Schule in Neukölln. Später wurde sie sogar Schuldirektorin. Was aber sollte ich machen? Ich drückte zunächst die Schulbank mit dem Berufsziel Bauzeichner. Das erschien mir immerhin ein wenig in meine ursprünglich einmal eingeschlagene künstlerische Richtung zu gehen und daher ganz passend zu sein. Dennoch brach ich die Ausbildung schon nach wenigen Wochen ab. Der Unterricht lief völlig an mir vorbei. Ich war nicht aufnahmefähig. Fast 10 Jahre Gulag ließen sich nicht einfach mit der Sträflingskleidung abstreifen. Ich war noch nicht wieder angekommen in einer Heimat, die ich gar nicht kannte. Man bot mir eine Stelle als Träger in einem Krankenhaus an. Ich lehnte ab. Betten hin und her schieben? Das erschien mir nun doch eine zu anspruchslose Tätigkeit zu sein. Mehr als 1 Jahr lang suchte ich nach einer geeigneten Arbeitsstelle. Ich erhielt mehrere Angebote, aber nichts in Berlin. Einige Offerten kamen aus Süddeutschland über alte Kameraden. Ein Bekannter aus Schwaben schlug mir vor, seine Handelsvertretung für Gummiwaren aller Art in Süddeutschland zu übernehmen. Von Gummiringen für Einmachgläser bis zum Pariser reichte das Sortiment. Das hätte ich wohl angenommen, aber Gerda wollte Berlin auf keinen Fall verlassen. Irgendwann machte ich Erich Kempke ausfindig. Hitlers ehemaliger Chauffeur war bei dem Automobilhersteller Porsche als Testfahrer gelandet. Er lud mich gleich ein und ich besuchte ihn in Stuttgart. Kemper machte einen Kontakt zu Jakob Werlin, den ich auch noch aus früheren Zeiten kannte. Werlin empfing mich in seiner 6-Zimmer-Wohnung in München. Ich könne ebenfalls als Fahrer tätig sein, kein Problem, gab er mir zu verstehen. An dem Tag, als ich mich mit Werlin traf, musste der noch nach Italien. Er bot mir an, zum Übernachten in seiner Wohnung zu bleiben. Nun, es ging nicht mit den Arbeitsangeboten aus Süddeutschland. Gerda wollte nicht. Schließlich hörte ich über Bekannte, dass ein Malerbedarfsgeschäft zum Verkauf stand, da der Inhaber sich zur Ruhe setzen wollte. »Das wäre doch was für dich«, meinte ein Freund. »Sicher nur, ich hatte kein Geld, um den Laden zu übernehmen.« Schließlich wandte ich mich an einen ehemaligen General, der sich um Spätheimkehrer kümmerte. Dieser schickte mich zur Gräfin von Isenburg. Sie stand einem Verein vor, der ehemaligen Kriegsgefangenen dabei half, im Alltagsleben wieder Fuß zu fassen. Prinzessin von Isenburg zeigte sich von meinem Schicksal besonders beeindruckt und organisierte ein Zusammentreffen mit Politikern in Bonn. So begleitete sie mich beispielsweise zu einem Treffen mit dem CSU-Abgeordneten Kaspar Seibold. Auch Seibold interessierte sich sehr für meine Geschichte, die er wiederum Finanzminister Fritz Schäfer vortrug. Schließlich wurde ich tatsächlich zu einem Gespräch mit Schäfer eingeladen. Der wollte zunächst alle Einzelheiten über meine Zeit bei Hitler wissen. So saßen wir einen halben Tag lang zusammen, bis ich auf meine aktuellen Probleme zu sprechen kam. Ich nehme an, dass dieses Gespräch dazu beigetragen hat, dass wenig später ein zur Unterstützung von Spätheimkehrern aufgelegter Fonds deutlich aufgestockt wurde. Über die Grund- und Kreditbank wurde mir ein Darlehen ausgezahlt. Mit den 28.000 Mark konnte ich schließlich das Geschäft für Maler- und Raumausstattungsbedarf des 76-jährigen Inhabers in der Kolonnenstraße 3 in Berlin-Schöneberg übernehmen. Als meine Tante Sophia eine Wohnung suchte, bat ich den Postboten, der für die Adresse meines Ladens zuständig war, um Mithilfe. Er hörte sich um und meine Tante war sehr dankbar, als sie eine neue Bleibe ebenfalls in der Kolonnenstraße beziehen konnte, bis sie in ein Seniorenwohnheim in Rudow zog und dort im Alter von 87 Jahren starb. Für mich war ihre Nähe auch sehr günstig. Zur Mittagsstunde fand ich mich regelmäßig bei ihr zum Essen ein. Als ich in dieser Zeit meinen alten Kameraden Adolf Klein-Holdermann, den Boxer, wieder traf, machte er mir ein ganz ungewöhnliches Angebot. Er habe mit einer kleinen Erdnussbutterproduktion begonnen, ob ich diese nicht übernehmen wolle. Adolf war nach dem Ende seiner aktiven Karriere als Sparringspartner nach Amerika gegangen. Seine Frau hielt es irgendwann nicht mehr in der neuen Welt aus und gab ihm zu verstehen, »Adolf, ich bin Berlinerin, ich will nach Hause.« Mit dem Erdnussbutterrezept in der Tasche ging es zurück in die Heimat. Dieser Lieblingsaufstrich der Amerikaner war bei uns gänzlich unbekannt, und Adolfs Monopolbetrieb, den er gleich nach seiner Rückkehr aufgezogen hatte, konnte sich vor Nachfrage durch die amerikanischen Besatzer kaum retten. Mich reizte das Unterfangen, und so wurde ich wohl Deutschlands zweiter Erdnussbutterhersteller. Das Rezept der Creme war höchst geheim und sehr erfolgreich. Das Zauberwort hieß Lecithin. Die in Berlin stationierten Amerikaner konnten von dem Zeug weiterhin nicht genug kriegen, und ich kam mit der Produktion kaum mehr nach. Probleme gab es nur mit den deutschen Gesetzen. Nach den lebensmittelrechtlichen Vorschriften war Butter zwingend ein Erzeugnis aus Milch, also ein tierisches Produkt. Erdnussbutter durfte danach also nicht Butter heißen. Es gab Schwierigkeiten mit den Ämtern, die Sache ging am Ende vor Gericht. Im Endergebnis durfte ich mit der Herstellung von Erdnussbutter weitermachen, musste dem Kind aber einen anderen Namen geben. Der Betrieb wuchs mir dann aber bald über den Kopf. Es wurde immer zeitintensiver und lief ja neben meinem Malerbedarfsladen. Ich stand vor der Wahl, entweder die Produktion nunmehr voll zu automatisieren und das Unternehmen als Hauptbeschäftigung zu betreiben oder das Ganze aufzugeben. Auf einer Handwerksmesse sah ich mir eine moderne Abfüllanlage an, die ich hätte kaufen müssen, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Sie kostete eine Menge Geld. Ich entschied mich für mein anderes Geschäft, das heißt, eigentlich überredete mich Gerda dazu. Ich hätte die Erdnussbutterproduktion gern fortgesetzt. Schade drum.